Levinet hat keine Minute daran gezweifelt, dass ein Waffenkampf, ein militärischer Kampf bevorsteht. Und da hat den Arbeitern gesagt, wir sind verloren, so oder so, wir Kommunisten, ob wir mitkämpfen oder nicht. Wir werden die ersten Opfer sein. Wir werden dieses Unternehmen mit einem blutigen Preis zahlen müssen. Der blutige Preis. Drehbuch. London, 1973. Szene 1. Flugzeuge über München lassen Flugblätter auf die von der Ausgangssperre leergefegten Straßen flattern. Eine Bürgerfrau hastet nach Hause und fängt eins aus der Luft. Nahaufnahme auf das Flugblatt. Arbeiter, Bürger, das Vaterland ist dem Untergang nahe. Rettet es. Die Bedrohung kommt nicht von außen, sondern von innen, von den Kommunisten. Schlagt ihre Führer tot. Tötet Levinet, dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Große Aufnahme auf die Frau. Sie schaut um sich und lässt das Flugblatt schnell in ihre Handtasche gleiten. Bedrohliche Musik wird lauter, Überblendung, dann Rückblende. Rote Mutter. Rosa Levinet und die Münchner Räterepublik. Feature von David Zane Meyrowitz. Rosa war das Kind einer vielköpfigen Rabbinerfamilie an der heutigen Grenze etwa Litauens geboren, die, da war sie eigentlich keine Besonderheit, viele vor allem dieser Frauen, die da groß geworden sind, in diesem engen orthodox-jüdischen Glauben, Anschauungen ausbrachen. Mannheim, August 2004. Ich bin zu Besuch bei Professor Hermann Weber, Fachmann für Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Zusammen mit seiner Frau Gerda sprechen wir über Rosa Levinet, die wir alle gut gekannt haben. Über 30 Jahre sind vergangen, seit ich Rosa zum ersten Mal begegnet bin. Eine Begegnung, von der ich mich nie erholt habe. Wo sie aus dem Elternhaus ausgebrochen ist, sag ich einmal, von den vielen Schwestern und weg aus diesem jüdisch-orthodoxen Leben, wollte sie in die Freiheit. Und Freiheit hat für sie bedeutet, in der Zeit, was konnten Frauen um die Jahrhundertwende oder nach der Jahrhundertwende groß werden? Mein Ziel war, nach Berlin zu gehen, eigentlich um zu versuchen, Schauspielerin zu werden. Was immer mein Traum war und was ich immer hoffte zu verwirklichen. Und ich glaube, sie hätte ein fabelhaftes Talent gehabt dazu. Sie hätte eine tolle Schauspielerin gegeben. Also wenn ich sie so erlebt habe, wenn sie gesprochen hat, wie sie aufgetreten ist, sie wäre eine wirklich eine Diva geworden. Ja, eine Diva. So wollte sie behandelt werden. Entweder man tat es oder sie zeigte einem lebenslang die kalte Schulter. Das war eine imponierende Persönlichkeit, aber gleichzeitig eine starkköpfige Persönlichkeit, die ihre Meinung aber nicht nur nach außen vertrat, sondern bereit war, alles dafür zu geben. Das ist etwas, was bei diesen Altkommunisten manchmal ja noch der Fall war und die ihr Leben lang gelernt hat. London, Januar 1973. Ich schreibe mein erstes Buch, »The Radical Soap Opera«. Ein skeptischer Blick auf die amerikanische Linke und eine persönliche Kritik der Verwicklung meiner Eltern in die internationale kommunistische Bewegung der 40er und 50er Jahre. Das Buch ist mein letzter Kampf mit meiner stalinistischen Mutter, die glaubt, dass sogar der Prager Frühling von 1968 ein Komplott des CIA gewesen sei. Nie wieder will ich etwas mit den Roten zu tun haben. Sie ging nach Wien, obwohl sie kaum ein Wort Deutsch sprach, niemand kannte. Hat aber rasch sich zurechtgefunden und sie hat in Wien dann eben alle Größen der Russen kennengelernt, der späteren Bolschewisten, Bukharin vor allem, mit dem sie gut bekannt war, und ist auf diese Weise in die Politik hineingekommen. Ja, und da klingelt das Telefon. David Putnam, der Filmproduzent. Er hat gerade die Rechte für ein Buch über die Münchner Räterepublik erworben und möchte einen Film daraus machen. Er kennt meine Erziehung als rote Windeln-Baby im Kalten Krieg und meint, ich sei genau der richtige Mann für das Drehbuch. Lesen Sie das Buch und geben Sie mir in ein paar Tagen Bescheid. Das ist die Geschichte des deutschen Che Guevara, ein Typ, der Eugen Leviné heißt. Eugen Leviné, der ja dann bei den Kommunisten eine wahre Legende wurde. Er hat während des Prozesses den berühmten Ausspruch getan, wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub, und meinte damit auch, dass die eigentlichen Parteiführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ja schon im Januar in Berlin umgebracht worden waren. Leviné, nie gehört. Lenin und vor allem Onkel Joe Stalin schon, aber Leviné? Also soweit wir wissen, war Leviné, ja, kam aus einer, wie die meisten dieser russischen Revolutionäre, aus einer wohlsituierten bürgerlichen Familie. Und wie diese Leute alle, haben sie ihre Kinder nach Deutschland zur Ausbildung geschickt, weil sie sich sagten, da ist die Ausbildung besser. Das Buch über den deutschen Che Guevara ist von seiner Frau Rosa. Es beginnt: Zum ersten Mal begegnete ich Eugen Leviné im Frühjahr 1910 in Heidelberg. Die Stadt war voll von russischen Revolutionären. Die legendäre Gestalt aber war Leviné. Für mich war diese Begegnung Liebe auf den ersten Blick. Nein, mit dieser Szene möchte ich meinen Film auf keinen Fall anfangen. Was kann schon nach einer Liebe auf den ersten Blick noch passieren? Wahre Liebe braucht zu Anfang Zweifel, Kummer und Ungewissheit, damit sie dramatisch wachsen kann. Nein, wir fangen lieber mit dem Mantel an. Dem Mantel. Heidelberg, 1910. Eugen Leviné erscheint zu einer Soiree intellektueller russischer Immigranten. Er ist 27, sieht aber jünger aus, schlank, hübsch, mit Schnurrbart und Spitzbärtchen, natürliche Arroganz, Zeichen strenger Erziehung und guter Manieren. Er trägt einen weiten, knöchellangen russischen Pelzmantel. Rosa erspäht ihn quer durch das Zimmer. Bitte kommen Sie herein. Sie müssen Herr Leviné sein. Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen? Verzeihung, ich suche Herrn Eugen. Er begrüßt gerade seine anderen Gäste. Er hat mich gebeten, mich um Sie zu kümmern. Kann ich Ihren Mantel haben? Nein, das können Sie nicht, Fräulein. Ich bin nur gekommen, um zu sagen, dass ich abreise. Bitte richten Sie Eugen aus, dass ich ihn in ein paar Monaten wiedersehe. Monaten? Ich reise noch heute nach St. Petersburg. Schnitt. Leviné steigt aus dem Zug. Auf dem Bahnhofsschild steht St. Petersburg. Schnitt. Er geht durch verschneite Straßen, knüpft geheime Kontakte, schlägt seinen weiten Mantel auf und holt Waffen hervor. Schnitt. Während er weitergeht, sehen wir eine Collage von Sequenzen, in denen russische Adlige auf der Straße erschossen werden. Schnitt. Leviné wird von der Polizei festgenommen, er leistet Widerstand, man reißt ihm den Mantel auf und findet Pistolen, Gewehre und Granaten im Innenfutter. Schnitt. Und er hat als ein Mann, der in Russland schon 1905 die Revolution gegen den Zarismus mitgemacht hatte. Er war vorher bei einer ganz anderen Richtung der Sozialrevolutionäre, die auch terroristische Phasen gehabt haben. London, März 1973. Irgendwo in dieser großen Stadt lebt Eugen Levinés Witwe, heute Rosa Meyer Leviné. Ich möchte, dass sie mir über Leviné erzählt, mehr als die Liebe auf den ersten Blick. Aber ihr Verleger will mir ihre Adresse nicht geben. Sie ist nicht gerade umgänglich. Ausnahmsweise darf ich hier einen Brief schreiben, den Sie dann weiterleiten. Als ich Heidelberg verlassen habe 1910, habe ich mir fest vorgenommen, ich muss Leviné noch einmal wenigstens sehen. Ich hatte keine Hoffnungen oder Absichten. Ich fragte mich eigentlich gar nicht, ob ich Leviné liebte oder nicht. Es war mir ganz selbstverständlich, dass wir zusammengehören. Das ist noch immer zu kitschig. Vorwärts. Heidelberg, 1914. Er hat mir gar nicht mal so gefallen wie früher. Und ich selber habe mir gar nicht mehr so gefallen wie früher. Es stellte sich heraus, dass Leviné wiederum gar nicht Absicht hatte, eine ernste Beziehung oder eine ewige Beziehung, so wie ich sie mir vorgestellt habe, einzugehen, sondern er wollte ein Girlfriend. Damit kann ich was anfangen. Zweifel auf den zweiten Blick. Wir kämpften mächtig. Wir gingen aber tagelang zusammen im herrlichen Heidelberg herum spazieren. Und wir unterhielten uns, oder manchmal waren wir ganz schweigsam, weil wir beide überwältigt waren von irgendeinem starken Gefühl, das uns wirklich verbunden hatte. In der Nähe dieses romantischen Heidelberg-Schlosses fragte er, muss ich doch diese Worte aussprechen? Muss ich doch diese Worte aussprechen? Und diese Worte waren, ich liebe dich, oder so eine Liebeserklärung. Ja, er musste. Ja, du musst. Und es fiel ihm sehr schwer, weil er es noch niemals in seinem Leben ausgesprochen hatte, obwohl er schon 31 Jahre alt war. Es fällt mir schwer. Ich habe diese Worte niemals in meinem Leben ausgesprochen. Die Zeit ist jetzt gekommen. Ich. Sie ist eben dann praktisch mitgeprägt von Eugen Levinés Ansichten. Er hat, glaube ich, den größten Einfluss auf sie ausgeübt, sodass die Heirat fast selbstverständlich war. Sie liebten sich offensichtlich zutiefst. London, Mai 1973. Wochen der Frustration und der fruchtlosen Suche nach Rosa Meyer-Leviné sind vergangen. Endlich erhalte ich vom Verlag die Nachricht, wo ich sie finden kann. Rosa Meyer-Leviné wohnt Number 36 Eaton Place, Shawk Farm, London, Northwest 1. Ich wohne in der Number 26 Eaton Place. Jahrelang habe ich über mir ihre Schritte gehört, ohne zu wissen, dass diese Füße neben Lenin, Trotzki und Bucharin hergegangen sind. Jahrelang bin ich ihr im Eingang begegnet als einer der vielen jüdischen Witwen, die 1938 in diesem Wohnblock untergekommen sind. London, Wohnfläche 157.946 Hektar, Einwohner 6.745.891. Wie hätte ich auch nur im Traum daran denken können, dass sie genau eine Etage über mir wohnt? Levinet führt mich als seine Braut in die sozialistische Kreise ein. Ich lerne Liebknecht kennen. Franz Mehring habe ich auch kennengelernt bei Liebknecht. Als ich nach Berlin kam, habe ich angefangen, wirklich meine Theaterwünsche zu erfüllen und bin in eine dramatische Schule eingetreten. Und Mehring fragte mich, was für Rollen mich interessieren. Und ich sagte, ich wäre gerade dabei, die Jungfrau von Orleans einzustudieren. Und er war ganz entsetzt. Ich nehme drei Stufen auf einmal und klingele an ihrer Tür. In den darauffolgenden 7 Jahren werde ich mir diese unverzeihliche Freiheit nie wieder nehmen. Man macht einen Termin aus oder wird eingeladen oder direkt in die Hölle verbannt. Ich lerne auch die sozialistischen Ladies kennen. Sie kommen mir so bieder, so altmodisch vor. So möchte ich nicht werden, so möchte ich nicht aussehen. Sie waren hoffnungslos verbürgerlicht. Diese Verbürgerlichung dieser sozialdemokratischen hohen Gesellschaft, ja, selbstverständlich eine sehr große Rolle gespielt hat in der Revolution. Was für einen Film schreiben Sie? Sie mustert mich prüfend. Er muss durch und durch politisch sein, sonst akzeptiere ich das nicht. Gutes neues Jahr, 1915. Prost! Prost. Lass uns jetzt sterben. Wir haben einen Grad von Glück erreicht, der nicht mehr betroffen werden kann. Wenn ich tot bin, mit wem schläfst du dann? Hör auf, vom Tod zu reden. So weit sind wir noch nicht. Halte dich nicht von anderen Männern fern, wenn ich tot bin. Versprich mir das. Vielleicht warte ich gar nicht so lange. Woher soll ich wissen, ob ich Ihnen meine Lebensgeschichte anvertrauen kann? Was kann denn ein Amerikaner schon über den Kommunismus wissen? Ich werde sehr schnell erfahren, dass man ihr Vertrauen nur durch kompromisslose Ergebenheit gewinnen kann. Immerhin, für den Augenblick habe ich das Eis gebrochen und meinen Tee mit Schwarzwälder Kirschtorte verdient. Ich schaue sie an. Sie ist fast 80. Ihre Finger sind verkrümmt, ihr Gesicht voller Runzeln. Aber ihren Augen entgeht nicht das kleinste Detail. An der Wand hängen Fotos von ihr. Eine schöne junge Frau mit dunklen, slawischen Zügen. Ich hätte sie gern damals gekannt. Und sie hat dann eben in Heidelberg gelebt, bei der Mutter von Eugen Leviné, die ja auch in Deutschland inzwischen lebte, mit der sie aber überhaupt nicht zur Rande kam. Es waren wohl beides starke Persönlichkeiten, die hartnäckig, um nicht zu sagen, eben doch auch so starrköpfig waren, dass es immer wieder zu Krach kam. Aus moralischen Gründen gegen diese Ehe. Ich warne dich, wenn du deine Frau wieder nach Heidelberg bringst, ist das Tischtuch zwischen uns zerschnitten. Und was schreibt sie noch? Sie wird allen ihren Freunden und Verwandten in Heidelberg verbieten, dich zu empfangen. Sie macht dich zu einer Ausgestoßen. Was sonst noch? Reicht das nicht? Du weißt, was ich meine. Sie? Gib dir keinen Pfennig mehr. Das spielt keine Rolle. Wir kriegen das schon hin. So einfach ist das heute nicht mehr. Sie sagte mal zu mir, also nach dem Leben als Revolutionär, was Leviné alles mitgemacht hat, wie es ihr ergangen ist, da ein Kind in die Welt zu setzen, war eigentlich verantwortungslos. Also daraus geht es ja schon hervor, dass sie eigentlich meinte, man hätte es nicht kriegen müssen. Welche Möglichkeiten, ob Engelmacherin oder was es zu der Zeit gab, weiß ich nicht. Und vielleicht hatte Leviné davor Angst, sie dann zu verlieren durch eine Engelmacherin. Rosa will nicht, dass ich diese Szene in den Film aufnehme. Ein Abschweifen von der politischen Realität. Aber für mich ist es ein entscheidender Moment in ihrer Geschichte. Sie schreibt, arbeitsunfähig und ohne eigenes Heim sah ich die einzige Lösung in einer Abtreibung. Doch Leviné wollte davon nichts wissen. Wir zankten uns bitterlich. Die Gesetze machten eine Abtreibung in einer kleinen Stadt unmöglich. Ich beschloss, es in Berlin zu versuchen. Liebste, ich muss dich nochmals aus der Tiefe meines Herzens bitten, von deinem schrecklichen Vorhaben abzusehen. Je schneller du deinen Plan aufgibst, desto schneller werden die guten Gefühle Oberhand gewinnen. Ja, ich weiß, die schweren Stunden und Tage vor deiner Abreise waren kein gutes Omen, aber wir waren doch glücklich. Ich habe dir heute telegrafiert, Rosa. Ich komme nächste Woche nach Berlin. Ich habe vergessen, das Gewitter zu erwähnen. Was willst du hier? Dich vor einem Fehler bewahren, den wir beide unser Leben lang bereuen werden. Nichts kann mich mehr umstimmen, Eugen. Ich war schon beim Arzt. Morgen früh wird es sein. Ich verbiete dir, diesen ungeheuerlichen Plan auszuführen. Es ist mein Partner. Ich entscheide, was damit geschieht. Der Produzent will diese Szene unbedingt drin haben. Schließlich sind wir in den 70er Jahren. Ich bringe kein Kind auf die Welt, das mit dem Geld deiner Mutter finanziert werden muss. Ich bitte dich, tu es nicht. Meine Entscheidung steht fest. Ich heiße Eugen Leviné, aber die russische Abkürzung meines Namens ist Zhenia. So werde ich von Familienmitgliedern und Freunden genannt. Ich bin der Sohn von Eugen Leviné und Rosa Leviné, seiner Frau. Romford, Essex, England, September 2004. Zhenia Leviné, kurz vor seinem Tod. Ich glaube, es war eine sehr schwierige Beziehung, aber sie haben einander ja sehr geliebt. Es war sehr emotionell, aber sie hatten in verschiedenen Dingen ganz andere Ansichten und das hat das Leben für sie beide sehr schwer gemacht. Sie hatten ja auch beide, kamen auch beide von ganz anderen Hintergründen. Ich hasste Armut. Ich hasste Leiden. Ich war für alles Gute, wofür eine Revolution eigentlich nach meiner Meinung eintreten sollte. Da stimmte ich absolut ein, da war keine Trennung. Aber ich dachte, was hatten die Arbeiter damit zu tun? Sie war ja an der Politik überhaupt nicht interessiert. Nur die Ereignisse, die sie miterleben musste, haben sie dann natürlich beeindruckt. Und dann wurde sie Kommunistin später. Aber ihr persönliches Gefühl für Leute und für Situationen hat wahrscheinlich doch auf meinen Vater einen großen Eindruck gemacht. Sie war ja an der Politik überhaupt nicht interessiert. Die Mutter des kleinen Genia, Tochter einer Rabbinerfamilie, ist völlig unpolitisch, während die alte Frau, die in Number 36 Eaton Place wohnt, nichts anderes im Sinn hat als politisches Engagement. Erklärung: der Einfluss Levinés. Wenn man denkt, dass er das Leben als Sozialrevolutionär begann und Waffen um sich trug, um sie zu verteilen für Attentate auf Generäle und Fürsten in Russland, was man heute eigentlich als eine Art von Terrorismus bezeichnen könnte, aber das war ja in ganz anderen Umständen, denn diese Leute haben ja gedacht, sie werden die Revolution machen und dies sind nur die Anschaltspunkte für eine Revolution. Woher hast du diese Narben? Du hast mir nie davon erzählt. Andenken an die zaristische Polizei. Dein Wolfsfellmantel hat sie gut versteckt. Der Mantel hat so einiges versteckt. Waffen, Granaten. Könntest du wirklich einen Mord begehen? Wie könntest du das rechtfertigen? Glaubst du, ich könnte unter dich zusehen, wenn du vergewaltigt würdest und den Verbrecher nicht niederschießen? Sowas darf ich nicht akzeptieren. Jeder, der eine Revolution machen will, macht sich Feinde, die nichts davon abhalten kann, ihn umzubringen. Er war wohl auf der einen Seite ein aufbrausender Mensch, aber doch auch ein sehr gefühlvoller Mann, nicht? Der eben auch litt, wenn er sah, wie Arme leben mussten. Und der Krieg hat, wie alle, eben sein Weltbild ins Wanken gebracht. Man kann sagen, auch Levinet ist zutiefst dann vom Weltkrieg geprägt. Ich fasse zusammen, 1917. Ihre Beziehung gerät wieder ins Schlingern. Die Geburt ihres Sohnes hat sie einander nicht wirklich näher gebracht. Levinet kommt morgens nicht aus dem Bett. Und das frustriert Rosa. Er ist noch immer auf das Geld seiner Mutter angewiesen. Rosa, entschlossen und unabhängig, wie immer, geht gegen Levinets Willen und trotz seiner Drohung, er werde ihr untreu sein, als Dolmetscherin in die Ukraine. Nach wenigen Monaten wird ihr der Job gekündigt. Voller Erstaunen erfährt sie den Grund. Ihr Mann ist Bolschewik. Er gehörte zu den Mitbegründern der Kommunistischen Partei Deutschlands, die an der Jahreswende 1918-19 in Berlin gegründet worden ist, und er war einer der radikaleren Delegierten. Luxemburg wollte ja vor allem eine etwas demokratischere, vorsichtigere Politik betreiben. Er war gegen eine Beteiligung bei den Wahlen. Ich nehme Rosa mit zu einem Spaziergang auf Primrose Hill im Nordwesten von London. In den 7 Jahren, die ich mit ihr verbringe, als ihr, ja, was eigentlich, literarischer Helfer, Herausgeber, Assistent, Vertrauter, wird dies unser tägliches Ritual sein. Wir gehen bei jedem Wetter spazieren. Sie stützt sich auf meinen Arm, während sie sich um eine politische Erziehung bemüht. Das heißt, sie versucht mir sämtliche politischen Überzeugungen, die nicht mit den ihren übereinstimmen, aus dem Kopf zu schlagen. Und natürlich alles, was meine Mutter mich hier über den Kommunismus gelehrt hat. Und so wird sie langsam zu meiner zweiten roten Mutter. Und als dann in Russland 1917 im Oktober die Revolution ausgebrochen war, gab es ja dann auch in Berlin Vertretungen des bolschewistischen Moskau. Und da war er dann angestellt bei Rosta, das war eine Nachrichtenagentur, und ist dadurch automatisch mit den ganzen Spartakisten ja in Verbindung gekommen. Bei Rosta engagiert Levinet Rosa als Privatsekretärin. Damit begann mein politisches Erwachen, schreibt sie. Das ist genau das, was ich suche. Der Filmproduzent hat es klar gesagt, vermitteln Sie den Blickwinkel der Frau. Das lässt sich heutzutage verkaufen. Sie hat dieses Wort, was immer heißt, hinter einem großen Mann steht eine starke Frau. Das hat sie ganz abgelehnt, das habe ich von ihr gelernt. Die Frau steht nicht als starke Frau hinter einem Mann, sondern sie steht neben ihm, sie leistet ihm Beistand, sie steht bei ihm. Also diese Rolle, sich nicht in den Vordergrund unbedingt drängen oder etwas, sondern bei ihm stehen, ihm helfen. Wenn er Rat braucht, ist man da. Wenn er Hilfe braucht, ist man da. Wenn er krank ist, ist man da. Also man ist die zweite Hälfte eigentlich dieses Mannes. Sonja liebt nicht. Und ich haben uns aber sehr angefreundet. Sie war auch Russin, aber sie war auch nicht Sozialistin geworden, obwohl sie mit einem revolutionären Mann verheiratet war. Und da kamen wir uns beide sehr stolz, dass wir uns nicht unbedingt unterjochten, nicht wahr, von unseren Männern, dass wir eigenen Sinn und eigene Gefühle gehabt haben. Sie hatte auch ziemliche Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Zum Teil auch durch die Verbürgerlichung von Karl Liebknecht. Und er hatte drei Kinder von der ersten Frau. Mit Sonja Liebknecht hat er gar keine Kinder gehabt. Zuerst, wo sie nur eine Beziehung hatten, nicht wahr? Natürlich, da hat er keine Rechte über sie gehabt. Aber als er sie geheiratet hatte, dann sagte er, du bist mit den Kindern und ich bin, mein Leben geht abseits. Wissen Sie, das war wirklich furchtbar. Du bist eine ganze Woche nicht nach Hause gekommen. Die Revolution braucht mich. Nein. Streich die Zeile durch, das ist Schwachsinn. Weder ich noch das Kind scheint dich von deiner Arbeit weglocken zu können. Ich brauche dein Verständnis. Ich bin nicht die Frau, die hinter ihrem Mann steht. Wir brauchen deine Anwesenheit zu Hause. Ich habe hier was Wichtiges zu tun. Dann zieh ich aus. Wir sehen uns nicht mehr. Frau Rosa Mayer Levinet is 80 today, alive and living in London. She knew Lenin, Trotsky and all the leading revolutionaries of that turbulent time. The revolutionary left in this country seems to have adopted Frau Levinet. Rosas 80. Geburtstag. Die BBC sendet ein kurzes Interview mit ihr, spricht von den großen Männern, die sie gekannt hat und über ihren Einfluss auf die neue Linke in England. And they think that is a way to create socialism. That is a tragedy. Of all the great characters that you've known in the communist world, who stood out in your mind as the most fascinating? Not only fascinating, it was miles above everybody I have known, and that was Lenin. I in a way, worship him. His capacity of work, his complete dedication, and this modesty, that is what made him quite a person apart. Sie schwärmt für Lenin, meilenweit über allen, die ich gekannt habe. Und sie verachtet Trotzki. Ich helfe ihr bei ihrem Buch über Trotzki, an dem sie seit Jahrzehnten vergeblich arbeitet. Sie schreibt das Buch auf kleine Papierschnipsel, Kassenzettel, Fahrkarten und dergleichen. Statt etwas durchzustreichen, schneidet sie einen Satz mit der Schere heraus und fügt die Teile mit Stecknadeln zusammen. Meine Aufgabe besteht darin, Sinn und Zusammenhang in dieses Chaos zu bringen. Ja, sie hatte natürlich die naive Vorstellung, dass alle Katastrophen für die Revolution durch die Persönlichkeiten verursacht werden. Trotzkis Arroganz, Stalins Brutalität. Nur Lenin war der Heilige. Es ist mehr ein persönliches, emotionelles Urteil als wirkliches politisches Verständnis, glaube ich. Elend und Hunger bedrücken uns schwer, das Grab und Verjoch ist der Arbeiter her, weil er verloren hat der Armungslos, vorwärts proleten und gegen. Rote Raketen erhellen die Nacht, zeigen den Weg zur Entfaltung der Macht. 1918. Ein Mauer Ihr ganzes Leben konzentriert sich auf die Ereignisse von ein paar Monaten oder Wochen. Rosa schreibt, eine Revolution kündigt sich mit einer geheimnisvollen Welle an, die die Menschen wie eine Epidemie erfasst und sie plötzlich verwandelt. Das ist völlig unleninistisch, kommt mir aber für meinen Film sehr gelegen. Wer ist da? Ich bin's, mach auf! Es ist spät, Eugen! Mach die Tür auf! Was ist los? Sie haben Luxemburg und Liebknecht umgebracht. Der weiße Terror hat begonnen. Ich komme mich verabschieden. Du bist verletzt? Stimmt nicht, er war gar nicht verletzt. Er war zu der Zeit nicht einmal in Berlin. Aber es wird meinen Filmproduzenten glücklich machen. Nach der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg war Levinet der bestgehasste Mann in Berlin. Und sie versuchten, ihn in Deutschland hinzukriegen. Du kannst da nicht wieder rausgehen. Du musst dich hier verstecken. Ich stehe auf Ihrer schwarzen Liste, Rosa. Bisher wissen Sie noch nicht, dass du meine Frau bist. Wenn ich hier bleibe, werden Sie dich und den Jungen nicht in Ruhe lassen. Wo willst du hin? Mein Mann wurde nach München geschickt, um die kommunistische Partei eigentlich zu schaffen, denn es existierte kaum eine. Und ich beschloss, nach München zu kommen, weil München das freieste Land in ganz Deutschland war nach der Niederwerfung der Revolution. Man kam sich wie im Paradies vor. In München war die Revolution am 9. November vor allem von dem unabhängigen Sozialisten Kurt Eisner vorangetrieben worden. Der wurde von Rechtsradikalen ermordet und daraufhin wurde in München eine Räterepublik ausgerufen, die aber keineswegs zunächst von den Kommunisten dominiert war, sondern eher von Schriftstellern. September 1973. Ich habe einen ersten Entwurf des Drehbuchs fertiggestellt und versprochen, es Rosa zu zeigen, ehe ich es dem Produzenten aushändige. Mehrere Tage vergehen, ohne dass ich etwas von ihr höre. Dann werde ich herbeizitiert. Diesmal bekomme ich kein Stück Schwarzwälder Kirschtorte angeboten. Wie ich es bloß wagen könne, so ein melodramatisches Gefasel zu schreiben und zu behaupten, es ginge um den großen Eugen Levinet. Du hast nur die privaten Geschichten rausgepickt, du hast alles weggelassen, was als politische Lektion dienen kann, bellt sie mich an. Der Film muss für die heutige Linke von Relevanz sein. Ich bin der Meinung, dass die Proklamation einer bayerischen Räterepublik unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen im Reich ein Wahnsinn ist und wahnsinnige Folgen haben müsste. Wir fordern euch auf, das schärfste Misstrauen allen Schritten der Gründer der Scheinräterepublik gegenüber zu bewahren. Ich habe meinen ersten Entwurf zerrissen. Und schreibe nun mehr oder weniger Rosas Version voller politischer Lektionen für die Gegenwart. Das Ganze scheint mir eine Provokation der SPD zu sein. Sie sehen, dass unser Einfluss von Tag zu Tag größer wird und versuchen nun, künstlich von oben eine Räterepublik einzusetzen, die keinen genügenden Unterbau hat und leicht zu zerschmettern und vor den Massen zu diskreditieren ist. Das gäbe Ihnen auch den gewünschten Anlass, Ihre Truppen in München einmarschieren zu lassen. Levinet hat gesagt, wir wissen, dass es zu einem Kampf kommen würde. Wir sind davon überzeugt, der blutige Preis wird bezahlt werden. Wir können aber aus dieser Situation etwas Günstiges für die Arbeiterschaft herausholen, indem wir eine richtige Räterepublik machen würden, sodass die Arbeiter wenigstens wissen, wofür sie kämpfen. Hast du Geld? Wenig. Früh im April 1919. Im Englischen Garten, München. eine Kutsche. So was können wir uns nicht leisten. Es ist doch Frühling. Frühling und wer weiß. Was? Die Sache geht zu schnell. Da kann nur ein einziges Ergebnis dabei rauskommen. München mit kommunistischen Witwen überschwemmt. Sag das nicht! Der Tod lauert in den Kulissen. Von diesem Moment an liegt in allem, was Levinet sagt, eine schreckliche Fatalität. Als Junge habe ich gedacht, dass ein anständiger Mensch für seine Ideale bereit sein muss zu sterben. Und ich habe dann gedacht, dass ich entweder auf den Barrikaden sterben werde oder gegen die Wand gestellt werde. Und ich machte mir große Sorgen. Ich hatte gehört, dass mein Vater sehr mutig war und ich habe mich gefragt, wenn man mich an die Wand stellt, werde ich da auch mutig sein? Und ich werde wohl Angst haben. Und da habe ich dann geübt, mich an die Wand zu stellen und zu sehen, ob ich nicht doch standhaft sein werde. Heute geht Rosa in der Wohnung über mir nervös auf und ab. Ich weiß inzwischen, was das heißt. Sie hat eine ihrer berühmten Auseinandersetzungen mit Trotzkis Geist. Ich will gerade nach oben gehen und ihr bei ihren Gedanken helfen. Da klingelt das Telefon. Es ist der Filmproduzent mit der guten Nachricht, dass er mit den Agenten von Umar Sharif und Barbara Streisand für die Rollen von Levinet und Rosa verhandelt. Als die dann niedergeschlagen wurde von Regierungstruppen, da haben die Kommunisten sich an die Spitze dieser Räterepublik gestellt, die nur wenige Tage existierte. Und ihr Führer wurde Eugen Levinet. Und er hat gewusst, dass er damit natürlich auch seine Frau und sein Kind gewissermaßen aufs Spiel setzt, wenn er sich in ein solches Abenteuer, könnte man das ja auch nennen, begibt. Über die Jahrzehnte auch hat man sich gefragt, wie kam der Vater so zu denken? Und da kann ich nur sagen, er hat eben das gemacht, was ihm das Richtige, das Moralische, das Gute schien. Und dafür hat er sich geopfert. Seine Hoffnung auf die Weltrevolution natürlich hat sich nicht verwirklicht, wie auch viele seiner Einstellungen auch. Ich glaube, dass man sagen kann, die Rolle von Eugen Levinet kann eigentlich nicht überschätzt werden. Er war eine zentrale Figur dieser zweiten kommunistischen Räterepublik. Aber man überschätzt oft die Räterepublik als solche. Das war wirklich nur eine Fußnote der Geschichte, denn sie hat ja doch nur insgesamt mit der vorkommunistischen und der kommunistischen Räterepublik nur einige Wochen Bestand gehabt und war völlig isoliert vom übrigen Reich. Also es war dies keine Besonderheit, die, wie man das später dann so getan hat, als ob damit die Kommunisten schon fast an der Macht gewesen wären. Seit 3 Tagen. Es war zu gefährlich, eine Nachricht zu schicken und selber konnte ich erst jetzt herkommen. Bist du nur gekommen, um zu sagen, dass du nicht bleiben kannst? Nein. Ich bin hier, um dich zum Mittagessen einzuladen. Ist es nicht gefährlich für dich, wenn du gesehen wirst? Sogar ein Regierungsführer muss hin und wieder mal was essen. Dann stimmt es also. Ihr seid tatsächlich in München an der Macht. Für den Augenblick. Die Taten waren zum ersten, dass sie die Bourgeoisie entwaffnet haben. Die Arbeiterschaft wurde bewaffnet. Die Betriebe wurden sozialisiert. Und es war eine ungeheure Begeisterung, merkwürdigerweise. Selbst die Intellektuellen, alle kamen, alle wollten dem Volke dienen. Man sieht, was es bedeutet, wenn man siegt. Also es war eher eine moralische als eine politische Entscheidung. Und das hat natürlich dazu geführt, dass praktisch eine Eskalation noch stattfand, weil jetzt die vor allem von den Rechten als Art Teufel gezeichneten Leute, man wenn man sich mal anschaut, wie eben die richtig so als typische Juden dargestellt wurden, nicht als Russen verfemt waren, konnte natürlich der Hass gegen diese Räterepublik gesteigert werden. Also insofern war es auch natürlich ein politischer Fehler, an die Spitze sich zu stellen. München, 10. April 1919. Rosa und Levinet gehen über die Straße. Sie bleibt vor einem Plakat stehen und liest laut: Warnung an die Bourgeoisie. Wer in 24 Stunden die Waffen nicht abgeliefert hat, wird erschossen. Ist das notwendig? Sie brauchen doch keine Waffen, wenn Sie sie nicht gegen uns richten wollen. Das weißt du, Rosa. Und erschrickst trotzdem, wenn wir versuchen wollen, der Konterrevolution die Möglichkeit zu nehmen, Blutbäder unter uns anzurichten. London, Oktober 1973. Rosa hat dem revidierten Drehbuch zugestimmt. Natürlich tat sie das. Ich habe ihre Wünsche wortwörtlich erfüllt. Heute habe ich mir mein Stück Schwarzwälder Kirschtorte verdient. Schnell schicke ich das Manuskript an den Produzenten, der schon seit Monaten ungeduldig darauf wartet. Was steht auf dem Flugblatt? Unwichtig. Gib her. Arbeiter, Bürger, das Vaterland ist dem Untergang nahe. Rettet es. Die Bedrohung kommt nicht von außen, sondern von innen, von den Spartakisten. Schlagt ihre Führer tot, tötet Levinet, dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben. Kopfgeld 10.000 Mark. Was wirst du tun? Widerstand leisten und kämpfen. Du kannst nicht siegen. Natürlich nicht. Es gab eine Zeit, ein Augenblick sozusagen, wo Levinet hoffte, dass man es doch ohne Blutvergießen liquidieren konnte. Und am 12. April abends schickte er mich nach Hause und sagte, vielleicht wird sich alles doch im Wohlgefallen auflösen. Er versprach, bald nachzukommen. Wir warten und wir lauern nach Osten und Süden und Westen. Und so können wir heute, am dritten Tage der proletarischen Revolution, sagen, es war nicht umsonst. Wir wissen nicht, ob wir auf den ersten Anhieb uns halten können und ob wir bis zuletzt Sieger bleiben. Wir wollen es versuchen und wir wissen, umsonst ist der Kampf nicht gewesen. Als die Mehrheit im Aktionsausschuss am 27. April die Bildung einer bodenständigen Regierung aus echten Bayern beschließt, erklären Levinet und die anderen KPD-Vertreter ihren Austritt. Zu spät. Die Höllenmaschine ist schon in Gang gesetzt. Die Bauern beginnen eine Hungerblockade gegen die Münchner Räterepublik. SPD-Reichswehrminister Gustav Noske schickt 60.000 Freikorpsmänner nach München, darunter ein paar bekannte Namen. Ernst Röhm, Heinrich Himmler, Rudolf Hess. Mein kommunistischer Vater hat mir immer gesagt, hüte dich vor den Sozialisten. Sie sind die Ersten, die dir in den Rücken fallen. Es ist also die Eskalation so gewesen, dass nach der Niederschlagung eben dieser Räterepublik viele, viele Tote zu verzeichnen waren. Und zwar nicht nur Kommunisten, nicht? Armee hat jetzt radikal zugeschlagen, wie das in solchen Fällen ja häufig ist. Und sind viele, viele Unschuldige hineingeraten. Am 12. Mai wurde Levinet verhaftet. Auch ich wurde am 13. Mai verhaftet. Gegen mich lag nichts vor. Ich habe mich an der Räterepublik wirklich gar nicht teilgenommen. Der Staatsanwalt wollte mich freilassen, aber er hatte nichts mehr zu sagen, denn das Militär herrschte schon. Und da haben sie mich in Schutzhaft genommen. Als meine Mutter im Gefängnis war und den Prozess gegen meinen Vater wartete, wurde ich ihr ins Gefängnis gebracht. Ich war doch ein Kleinkind. Und als ich dann wieder weggenommen wurde, warf ich mich auf den Fußboden und schrie und musste vom Boden weggezogen werden. November 1973. Ein paar Tage später kommt mein Manuskript zurück mit einer kleinen Notiz des Produzenten. Ich habe sie engagiert, ein Drehbuch zu schreiben, nicht eine Dissertation über den Marxismus-Leninismus. Was soll ich Rosa sagen? Der Produzent will Liebe in der Revolution, heiße romantische Szenen, Gewalt auf den Straßen und Tod. Er will Che Guevara Bravado und tränenreiche Trennung und Versöhnung. Er will nicht, dass Barbara Streisand Auszüge aus Das Kapital liest oder das Solidaritätslied singt. Natürlich hat dann im Prozess eine große Aufregung in ganz Deutschland gebracht. Das Todesurteil musste auch durch einen Trick herbeigeführt werden. Man musste Levinet in Anführung nachweisen, dass er feige gewesen sei. Sonst hätte er gar nicht zum Tode verurteilt werden können. Und das war natürlich etwas, wirklich an den Haaren herbeigezogen ist. Das war natürlich kein Feigling, das war ein Kämpfer immer gewesen. Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub. Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie mir meinen Urlaubsschein noch verlängern werden oder ob ich einrücken muss zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ich sehe jedenfalls Ihrem Spruch mit Gefasstheit und mit innerer Heiterkeit entgegen. Denn ich weiß, was für einen Spruch Sie fällen werden. Die Ereignisse sind nicht aufzuhalten. Ich bin völlig am Ende und kurz davor, das Drehbuch hinzuschmeißen. Aber bevor ich Rosa diese Nachricht mitteilen kann, erzählt sie mir eine Geschichte. Sie sitzt allein in einem Eisenbahnabteil irgendwo in Osteuropa während des Ersten Weltkriegs. Vor dem Spiegel kämmt und schminkt sie sich, streicht ihren Rock glatt und bemerkt plötzlich einen Mann auf dem Gang, der ihr lüstern zuschaut. Sie schnellt herum. 60 Jahre später behauptet sie, der Mann sei Trotzki gewesen. Nun hat Rosa während eines großen Teils ihres erwachsenen Lebens versucht, ein Buch über Trotzki zu schreiben. Entweder bringe ich ihn um oder er mich, sagt sie zu mir, und hat jede seiner politischen Gesten mit einem Eispickel zerlegt. Im Lichte dieser Eisenbahnanekdote bekommt ihr Hass auf Trotzki eine völlig neue Bedeutung. Persönliche Rache? Koketterie? Jedenfalls gibt mir diese Geschichte eine allerletzte Lösung, wie ich mein Drehbuch schreiben kann. Ich muss das Persönliche mit dem Politischen deutlicher verbinden. Ein letzter Versuch. Und als er zu Tode verurteilt wurde, wurde uns erlaubt, eine Stunde vor seiner Erschießung Abschied voneinander zu nehmen. Warum diese Ketten? Ach das, das ist mein eisernes Kreuz. Unsere Feinde meinen, ich hätte es mir wohl verdient und ehre mich damit auf ihre Weise. Zuerst versuchte mich vorzubereiten, es wird nicht geschehen. Und dann hat er mir doch gesagt, ja, bald. Bald. Wann? Nein, ich sage dir nicht, wann. Es ist besser für dich, wenn du es nicht weißt. Ich habe keine Angst. Es ist bald vorbei. Er hat zu ihr beim letzten Gespräch, das beide im Stadelheim, im Zuchthaus da haben konnten, gesagt, also noch einmal, ich kann damit auskommen, dass ich erschossen werde. Aber du, meine Liebe, wie soll es dir gehen? Du wirst viel mehr zu leiden haben, aber denk daran, du darfst kein freudloses Leben führen. Kein freudloses Leben führen. Er sprach von sich gar nicht. Er erzählte mir nur, dass er gar keine Angst hätte, dass es für ihn doch bald vorbei geht. Alles vorbei sein würde und dass ich es viel schwerer hätte. Mahnte mich, kein freudloses Leben zu führen, denn wir hatten ja ein Kind und ein Kind darf nicht mit einer unglücklichen Mutter belastet werden. Eugen, ich... Nein, bring meine Entscheidung nicht ins Wanken. Ich lese gerade die Odyssee. Wie beneide ich die alten Griechen. Da durften auch Männer weinen. Durften sogar laut heulen vor Kummer und Schmerz, ohne an Würde oder Ansehen zu verlieren. Ich aber darf mich von dem spähenden Posten am Guckfensterchen nicht erwischen lassen. Und schlucken und würgen. Die Zähne zusammenbeißen, damit es nicht heißt. Er hat Angst. Er weint. Liebste, es ist bald vorüber. Gib mir dein Taschentuch. Das ist echt. Ich habe es nicht erfunden. Das Taschentuch. Ehrenwort. Ich nehme es mit. Ich werde es in meiner Hand halten. Also hat mehr mit ihr gefühlt. Und dann sagt sie aber am Ende, als er dann erschossen wurde, da hat doch seine wirkliche Liebe gesiegt. Er rief, es lebe die Weltrevolution. Es ist ein wunderschöner Londoner Sommertag. Das heißt 5 Grad Celsius und tief hängende Wolken. Ich führe Rosa die Steigung von Primrose Hill hinauf, wo man in den 70er Jahren das Panorama von London noch überblicken konnte. Rosa sagt, sie möchte lang genug leben, um den Film sehen zu können. Sie ist ja schließlich trotz allem, was gesagt und getan wurde, die Hauptfigur in meinem Drehbuch geworden und nicht Livinet. Als 12. Kind eines russischen Rabbiners irgendwo bei Bialystok hätte sie ganz einfach die Ehefrau eines weiteren Rabbiners werden, ihm 12 Kinder gebären und dem Holocaust zugrunde gehen können. Stattdessen stellt die Begegnung mit Livinet dieses Schicksal auf den Kopf. Das war, glaube ich, für Rosa Livinet der Schock ihres Lebens. Er wird erschossen. Und jetzt steht sie da, völlig allein, hat diese fürchterliche Schwiegermutter in Heidelberg, wo sie das einzige Zuhause hat, und fängt deswegen wohl auch an, selbst politisch aktiv zu werden. Nun ist sie natürlich durch die Legende, die jetzt um Eugen Levinet kommt, nicht der Märtyrer, der tot ist, auch plötzlich sehr bekannt geworden. Nicht? Und man kann sagen, jetzt wird sie hofiert in dieser jungen kommunistischen Partei. Sie wird herumgereist, sie hält Vorträge über Eugen Levinet. Kurz zusammengefasst, 1933 muss sie als Jüdin und Kommunistin fliehen, zunächst nach Paris. 1938 emigriert sie nach England. Und 1973 renne ich die Treppe hinauf zur Number 36 Eaton Place, wo sie bis zu ihrem Tod 1979 zu meiner zweiten roten Mutter wird. Mein Drehbuch über ihr Leben in der Zwinge zwischen Hollywood und Lenin wurde nie verfilmt. Dennoch schreibe ich es seit 30 Jahren wieder und wieder neu in meinem Kopf, bis es eines Tages stimmt. Kapitel 29 ihres Buches beginnt: Ich hatte die Schüsse nicht gehört. Man hat sie offenbar in eine Zelle gesperrt, wo 2 Bürgerfrauen sie mit überlautem Geschwätz ablenken sollten. Ich habe mich für eine andere Lösung entschieden. 5. Juni 1919. Ich will sie alleine in ihrer Zelle. Das Fenster ist zu hoch, um auf den Hof hinunterschauen zu können, wo das Exekutionskommando seine Vorbereitungen trifft. Da ist niemand, der diesen Augenblick mit ihr teilt. Es ist der Schlüsselmoment ihres Lebens. Die ersten Schüsse löschen Livinets Herz aus. Und ich stelle mir vor, wie sich die Splitter in ihrem Körper und in ihrem Bewusstsein für immer festsetzen. Fertig!